talk about what the Lord, before we go to the message that we have today, where we stopped last on Sunday, I will quickly give you what the Lord has for us here, because it's not what man call good, it's what the Lord call good. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Bevor wir mit der Botschaft von Sonntag fortfahren, werden wir am heutigen Tag mit einer Botschaft beginnen, die der Herr uns heute gegeben hat. Und zwar geht es nicht darum, geht es darum, mit Christus zu enden. Was der Herr gut nennt und nicht, was der Mensch gut heißt. Und zwar geht es darum, zu wissen, was Christus gut, was Christus für gut erachtet und nicht, was der Mensch als gut erachtet. Avant qu'on commence avec le message, on va parler sur ce que Dieu appelle bien et puis pas ce que le monde appelle bien. Amen. So many of us, we have been used to what man call evil. Viele von uns sind an diesen Sachen gewöhnt, die der Herr als böse erachtet. The man. What man and religion call evil. Viele von uns sind an den Sachen gewöhnt, die der Mensch und die Religion als böse sieht. Et beaucoup de nous sont toujours habitués aux choses que le monde et la religion appellent mauvais. We have been so used to what man and religion call good and bad. Wir sind daran gewöhnt, was Menschen und was Religion als gut ansehen und als böse ansehen, also wie sie die Dinge bezeichnen. Nous sommes vraiment habitués aux choses que la religion et le monde appellent bien ou mauvais. You know, especially here in Europe, what they call good or evil. In Africa, what they call good or evil, they are also two different things. Man kann das beispielsweise auch hier in Europa sehen, dass das, was die Europäer als gut oder als böse erachten, anders ist als das, was Afrikaner bei sich als gut oder als böse sehen. Mais on peut aussi voir qu'il y a une différence entre ce que l'Europe appelle bien ou bien mauvais et ce que l'Afrique appelle bien ou bien mauvais. Our topic is still, what can we not live for Christ? Unser Thema ist immer noch, was können wir für Christus nicht loslassen? Notre sujet est toujours, qu'est-ce qu'on ne peut pas laisser pour Jésus-Christ? Remember, I told Abraham, give me your son. Erinnert euch daran, dass der Herr zu Abraham gesagt hat, gib mir deinen Sohn. Rappelez-vous à Abraham, parce que Dieu a dit, donne-moi ton fils. Abraham obeyed without doubt. Und Abraham hat ohne Zweifeln gehorcht. Et Abraham l'a obéi sans douter. He first of all told Abraham, leave your country, leave your family. And Abraham obeyed. Then later, give me your son. Er hat zuerst zu Abraham gesagt, verlasse das Land deines Vaters. Und er hat gehorcht, ohne zu zweifeln. Und dann hat er gesagt, gib mir deinen Sohn. Und auch da hat er ohne zu zweifeln gehorcht. Et d'abord, Dieu a demandé à Abraham de quitter sa famille et son pays. Puis Abraham a obéi sans le douter. Et après, Dieu a encore demandé à Abraham de donner son fils. Puis Abraham l'a fait aussi. Praise the Lord. Amen. What can we not give to God? Was können wir Gott nicht abgeben? Qu'est-ce qu'on ne peut pas donner à Dieu? What can we not give to Christ? Was können wir Christus nicht abgeben? Qu'est-ce qu'on ne peut pas donner au Christ? Life is greater than everything on earth. Das Leben ist größer als alles andere hier auf Erden. La vie est plus grande que toute autre chose ici sur terre. And if we say our life belongs to Him, und wenn wir sagen, what else? What can we not do for Him? Und wenn wir sagen, dass unser Leben ihm gehört, was ist es dann, was du nicht ihm abgeben kannst? Et si tu dis que ta vie appartient au Christ, qu'est-ce qui est cette chose que tu peux pas donner au Christ? If you believe you have given your life to Him, all others should be so easy for you to give Him. Wenn du glaubst, dass du Christus wirklich dein Leben abgegeben hast, dann sollte alles andere einfach für dich sein, ihm abzugeben. Et si tu crois vraiment que tu as soumis ta vie à Jésus-Christ, là, toute autre chose aussi être facile à donner aussi à Jésus-Christ. But it is a pity that it is not so. Aber es ist zu bedauern, dass es eben nicht so ist. Mais c'est vraiment pitié que ce n'est pas comme ça. A lot of time we believe we just say we have given Him our life. But this here on earth, we are even still fighting to give them to him. Oft sagen wir mit unserem Mund, dass wir Christus unser Leben gegeben haben. Aber wenn es um die Dinge dieser Welt geht, dann kämpfen wir nahezu darum, diese Dinge Christus abzugeben. Et très souvent, on dit toujours avec notre bouche que Jésus-Christ est notre vie, mais on a toujours des difficultés à donner tout en Jésus, à Jésus-Christ. We are preparing to go to Nigeria. Wir bereiten uns auf unsere Nigeria-Reise vor. On se prépare de voyager au Nigeria. As the Lord leads us. So wie der Herr uns leitet. Comme Dieu nous guide. I don't do what he did not lead us to do. Und ich tue nichts, wozu der Herr uns nicht geleitet hat, die Dinge zu tun. Et je fais rien qui n'est pas guidé par Jésus-Christ. Praise the Lord. Amen. Though it is impossible. Auch wenn es unmöglich ist. Bien que c'est impossible. I've learned to believe him. Habe ich gelernt, ihm zu glauben. J'ai appris de lui croire. I've learned to trust him. Habe ich gelernt, ihm zu vertrauen. J'ai appris de lui faire confiance. Just like Abraham gave him his son. Genauso wie Isaac. Abraham, der in der Lage war, dem Herrn seinen Sohn Isaac zu geben. Comme Abraham qui a été capable à lui donner son fils. He learned to believe God. Er hat gelernt, Gott zu glauben. Il a appris à croire Dieu. He learned to trust him alone. Er hat gelernt, ihm allein zu vertrauen. Il a appris de faire confiance seulement à Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. This, you know, what I'm going to tell you, the Lord said nothing is wrong. Nothing wrong borrowing for Christ's sake. Das, was der Herr dir sagen möchte oder uns heute sagen möchte, ist, dass es nicht falsch ist, auszuleihen für Christus Willen. Et ce que Dieu m'a révélé est que c'est pas grave de louer ou bien oui, de prendre l'argent pour la volonté de Dieu. You know, if you are looking for somebody that hates borrowing, I am the one. Wenn du beispielsweise nach einer Person suchen würdest, die es hasst, Dinge auszuleihen oder danach zu fragen, dass Sachen verliehen werden, dann bin ich das, die Person. Et si tu cherches une personne qui déteste prêter quelque chose, surtout l'argent, là c'est moi la personne. But I've learned to obey the voice of Christ. Aber ich habe gelernt, der Stimme von Christus zu gehorchen. Mais j'ai appris d'obéir à la voix de Dieu. And call what he called good, good, and what he called evil, evil. Und ich nenne das, was gut nennt, gut, und das, was böse nennt, böse. Et j'appelle ce que Dieu appelle bien, bien, et puis ce qu'il appelle mauvais, c'est aussi mauvais dans mes yeux. For years, we borrowed a lot to help the family, the natural family. Vor Jahren haben wir viel Geld ausgeliehen, um unserer natürlichen Familie zu helfen, sie zu unterstützen. Et il y a des années passées où nous avons prêté beaucoup d'argent pour aider nos familles naturelles. Though we borrow to be there for our family, the natural family, but the Lord was always the one just so helping us to pay the money, in spite of all, because we did not even know the truth that you don't do things because of the flesh, but because of Christ alone. Und obwohl wir damals uns Geld ausgeliehen haben, unserer natürlichen Familie zu helfen, war der Herr trotzdem da, um uns und hat uns dabei unterstützt, dass wir dieses Geld auch abbezahlen konnten, obwohl wir damals noch nicht in der Wahrheit waren. Denn es geht nicht darum, der natürlichen Familie zu helfen. Et bien que nous avons prêté beaucoup d'argent pour la famille naturelle, Dieu nous a beaucoup aidé à payer l'argent que nous avons prêté parce qu'on ne connaissait pas encore la vérité. You know, a lot of us have experienced that, you know, maybe our natural family, you know, debt was what was their problem and we don't want to go there at all. Und viele von uns haben vielleicht diesen Gedanken, dass die natürliche Familie vielleicht in den Ruin gegangen ist oder zerstört worden ist, weil sie Schulden gehäuft haben in der Familie und das dazu geführt hat, dass die Familie zerbrochen wurde und vielleicht deswegen eine natürliche Abneigung haben gegenüber das Ausleihen. Et beaucoup de nous, ils connaissent des gens, surtout la famille, qui ont été détruits à travers des dettes qu'ils avaient. Ils avaient des dettes au monde naturel. C'est ça pourquoi beaucoup de nous, ils ont peur de demander les gens pour l'argent. We should know that Once we come to Christ's family, you know, we don't walk by experience, we walk by Christ. Und uns sollte klar sein, dass sobald wir zu Christus kommen, dann wandeln wir nicht nach unseren vergangenen Erfahrungen, sondern wir wandeln nach Christus. Mais on doit savoir, dès qu'on appartient à Jésus-Christ, puis aux familles, ou bien à la famille de Jésus-Christ, on ne marche plus selon l'expérience, mais selon le Christ. If you look at Peter, he fished through the night. All through the night, there was nothing. But the next day, Jesus came and said, drop the net. You know, he obeyed the voice of Christ, and there was fish. Wenn wir uns Petrus beispielsweise anschauen, der gefischt hat über die ganze Nacht und keinen Fisch gefangen hat, aber am nächsten Tag Christus zu ihm gekommen ist und gesagt hat, dass er das Netz nochmal ausfahren soll, war er in der Lage zu gehorchen und hat sich nicht auf die Erfahrung von vorigen Abend verlassen, sondern er hat auf die Stimme des Herrn gehorcht. C'est la même chose avec l'histoire de Pierre, par exemple. Il a pêché toute la nuit, il a cherché des poissons, mais il n'a pas trouvé des poissons. Mais quand Jésus-Christ a dit « pêche encore » et puis « fais tomber ton filet », c'est là où il pouvait voir le résultat. Il a obéi à Jésus-Christ. You can see that the same sea, the same net, the same Peter, the difference was Christ. Mm-hmm. Und es war dasselbe See, dasselbe Netz und derselbe Petrus, dieselbe Person, die gefischt hat. Und der einzige Unterschied war Christus. Et on pouvait voir que c'était le même Pierre, c'était le même filet, mais la seule différence était Jésus-Christ. So also we, you know now, you know the difference is Christ. You know, it can be the same, can look like the same person, the same, you know, system. It's like the same system. If the world they are looking for money, they go to the bank or they look for somebody. You can see the same system, but the different. There's a great difference, and that is Christ Jesus. Amen. Und genauso ist es bei uns, dass bei uns der Unterschied Christus ist, auch wenn es von außen her alles gleich aussieht und du dieselbe Person bist und du vielleicht im selben System lebst wie die Menschen dieser Welt. Der Unterschied bei dir ist Christus. Et la même chose est aussi avec nous que chez nous. La différence est seulement le Christ, bien qu'on fasse des choses qui semblent toujours, comparables avec celles de ce monde. Donc si on emprunte par exemple l'argent, c'est la même chose. C'est la différence et maintenant Jésus-Christ. You can see Jesus use the same system, the same dropping of net to bring out fish from the sea. He used it for Peter. Und im Beispiel von Petrus sehen wir, dass Christus dieses System dieser Welt genutzt hat. Also er hat dieses selbe System benutzt zum Angeln fischen. Er hat dasselbe Netz benutzt, aber der Unterschied war, dass er es genutzt hat für seine Herrlichkeit. Et même Jésus-Christ, par exemple, il a utilisé le même système de ce monde dans le cas de Pierre. Et puis il a pêché avec le même filet de Pierre. Mais la différence était sa personne, qui est le Christ. There's nothing wrong borrowing for Christ's sake. Es ist nichts Schlimmes daran, Geld auszuleihen für Christus Jesus. Et il n'y a rien de mauvais de emprunter l'argent pour Jésus-Christ. Amen. Amen. Who will join us to borrow for Christ's house in Lagos? Wer wird sich uns anschließen, wenn wir für das Haus von Christus in Lagos uns Geld ausleihen werden? Et qui va nous joindre si on veut, par exemple, emprunter l'argent pour la maison à Lagos? Amen. Amen. Or go to anywhere, the bank, or anywhere to help us to be there for Christ Jesus. Oder uns helfen, zu den Banken zu gehen oder irgendwelche bürokratischen Sachen zu erledigen für Christus Jesus. Ou bien qui va nous joindre quand on part à la banque pour organiser les choses bureaucratiques? Let us go to Exodus 11, please. Wir lesen 2. Mose 11. Und wir lesen Exodus 11. Praise the Lord. Hallelujah. We know how we have been borrowing. We, my husband and myself, borrowing because of the family. Now it's time for Christ Jesus. Amen. Nothing can stop us. Amen. Und wir wissen, wie wir in der Vergangenheit uns Geld ausgeliehen haben nach dem Prinzip dieser Welt und für die Menschen dieser Welt, für die fleischliche Familie. Aber jetzt wird es an der Zeit, dass wir für Christus Dinge tun und für Christus Geld ausleihen und nichts wird uns dabei aufhalten. Et moi et mon mari, par exemple, nous avons fait déjà l'expérience d'emprunter l'argent pour, oui, les choses mondaines, mais maintenant on veut le faire pour le Christ. I don't know his complete plan, but I know, what I know is that he is always putting it in my heart that there should be a house in Lagos for this ministry. Ich kenne I don't know what he wants to do with it. Ich kenne den vollkommenen Plan des Herrn nicht, aber ich weiß, dass er mir das schon immer öfters ans Herz gelegt hat, dass es in Lagos ein Haus geben sollte für diese Gemeinde. Et je ne connais pas la volonté ou bien le plan de Dieu, mais ce que je sais est qu'il veut qu'on a une maison à Lagos. In verse 2 and verse 3 of Exodus 11. 2. Mose 11, Vers 2 und 3. On va lire Exode 11, versets 2 et 3. He says, speak now in the ears of the people, and let every man borrow of his neighbor, and every woman of her neighbor, jewels of silver and jewels of gold. Verse 3. And the Lord gave the people favor in the sight of the Egyptians. Moreover, the man Moses was very great in the land of Egypt, in the sight of Pharaoh's servants. And in the sight of the people. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You can see that the Lord said they should go to their neighbor and borrow. Und wir sehen hier, dass der Herr gesagt hat, dass sie zu ihren Nächsten gehen sollen und sich Geld ausleihen sollen. Et dans verset 2, on peut voir comment Dieu envoie le peuple Israël d'aller chez leurs voisins pour emprunter l'argent. You know, in the natural world, people borrow for their marriage. They borrow for ulob, for holidays. They borrow for one thing or the other. But this time, we are doing it for Christ's sake. In der natürlichen Welt leihen sich Menschen Geld aufgrund ihrer Hochzeit, die bevorsteht, oder aufgrund der fleischlichen Familie, oder aufgrund von irgendwelchen anderen Sachen, weil sie sich ein Auto kaufen wollen, oder irgendwelchen anderen irdischen Sachen. Aber wir leihen uns Geld aus für Christus Jesus. Et au monde naturel, les gens cherchent l'argent pour leur mariage ou bien pour leur maison, pour leur voyage. Mais maintenant, on le fait pour Jésus-Christ. Praise the Lord. Amen. In Exodus 12 also, if you go there, let's go to Exodus 12, verse 35 and 36. Wir sind 2. Mose 12, Vers 35 und 36. On va lire maintenant Exode 12, verset 35 et verset 36. Praise the Lord. Hallelujah. And the children of Israel did according to the word of Moses. And they borrowed of the Egyptians jewels of silver and jewels of gold and raiment. Amen. Verse 36. And the Lord gave the people favor in the sight of the Egyptians, so that they lent unto them such things as they required, and they spoiled the Egyptians. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. The Lord sent a message. Go and borrow from them. Und der Herr sandte ihnen eine Botschaft, dass sie sich ausleihen sollen, dass sie sich Silber und Gold ausleihen sollen. Et Dieu a envoyé un message aux enfants d'Israël d'emprunter l'argent aux Égyptiens. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. What they got from them was not what gave them victory. The jewelry and everything, what they borrowed, was not what gave them victory. Und das, was sie sich ausgeliehen haben, dieses Silber und dieses Gold, ist nicht das, was ihnen der Erfolg erbracht hat. Mm-hmm. Et puis, ce n'était pas l'argent ou bien l'or qui donnait la victoire au peuple Israël. The difference is that the Lord is the one that sent it. Der Unterschied besteht darin, dass der Herr es war, der sie dazu beauftragt hat, die Ausleihe zu tun. Mais la différence était seulement que Dieu les a envoyés de le faire. You can borrow heaven and earth, it will not solve your problem. But once it is the Lord, you have his own plan. Amen. Du kannst dir Himmel und Erde ausleihen und es wird dir nichts nützen. Aber wenn der Herr involviert ist, dann allein wird es dir nützen. Tu peux emprunter le ciel et la terre, mais ça te sert à rien. Mais si Dieu t'envoie, là, ça va t'aider beaucoup. If you look at Jesus, he also borrowed. Und auch Jesus hat sich was ausgeliehen. Et même Jésus-Christ a emprunté quelque chose. The two fish and the five loaves was a little boy's meal, and not Jesus' meal. And it was borrowed. Die zwei Fische und die fünf Brote, die Jesus sich sozusagen an sich genommen hat, waren eigentlich ursprünglicherweise von einem kleinen Jungen und das war auch ausgeliehen. Et par exemple, les deux poissons et les cinq pains que Jésus-Christ avait multipliés, ce n'était pas son propre repas, mais c'était le repas d'un jeune garçon. Without Christ, the two fish and five loaves can do nothing. Ohne can only feed a little boy. Ohne Christus, ohne Christus würden diese zwei Fische und fünf Brote bleiben, die nur für einen kleinen Jungen ausreichen würden. Aber mit Christus hat es Wirkung und wird es sich vermehren können. Mais sans Jésus-Christ, les deux poissons et les cinq pains peuvent rien faire. Mais avec Jésus-Christ, ça peut nourrir, oui, 4 à 5 000 personnes. Though Jesus borrowed, but everything belonged to him. Und obwohl including that little boy. He created everything. Somebody getting something. Und obwohl Jesus eigentlich alles besitzt, weil er ja alles erschaffen hat, hat er sich dennoch Dinge ausgeliehen. Bien que Jésus-Christ a emprunté aussi, disons, la nourriture, tout appartenait déjà à lui dès le début. So also is you and me, though we borrowed. That everything belongs to us. Und genau das trifft auch auf uns zu. Because of the Christ in us. Alles gehört bereits uns aufgrund des Christus, der in uns ist. Aber wir leihen uns dennoch Dinge aus. Et c'est la même chose aussi avec nous. Bien qu'on emprunte l'argent, tout appartient à nous grâce à Jésus-Christ. Please go to Matthew 26, please. Wir lesen Matthieu 26. On va lire Matthieu 26. Praise the Lord. Matthew 26, verse 18. Matthäus 26, Vers 18. Matthieu 26, Vers 18. Here Jesus borrowed the house. Borrowed house. Hier hat sich Jesus ein ganzes Haus ausgeliehen. Ici, Jésus-Christ a loué une you see there. And he said, go into the city to search a man. And said unto him, the master said, my time is at hand. I will keep the Passover at the house with my disciples. That house, naturally or physically, was not Christ. Did not belong to him. It was a borrowed house. But everything belonged to him. Natürlich gesehen ist dieses Haus, wo Jesus hingegangen ist mit seinen Jüngern, nicht sein Haus. Obwohl ihm eigentlich alles gehört, weil er alles erschaffen hat. Si on lit par exemple aussi verset 18, on peut voir que Jésus-Christ voulait louer une maison pour pouvoir fêter la Pâque avec ses disciples, mais naturellement cette maison n'appartenait pas à Jésus-Christ. Praise the Lord. Amen. In Matthew 21, please. Lesen Matthäus 21. Et maintenant Matthieu 21. Vers 21, vers 1. 2 und 3. Matthieu 21, verset 2 et 3. Let's read from 1 to 3, please. 1 bis 3. On va lire verset 1 à 3. And when they drew near unto Jerusalem, and were come to Bethphage, unto the Mount of Olives, they sent to Jesus two disciples. Verse 2. Saying unto them, go into the village over against you, and straightway you shall find an ox tied, and a colt with her. Loose them, and bring them unto me. And if any man say up unto you, you shall say, the Lord hath need of them. And straightway he will send them. This was a borrowed ox, please. Amen. Mm-hmm. Diese Eselin wurde ausgeliehen. Ici on peut voir que l'ânesse et l'ânon étaient empruntés ou bien loués. He is not a borrower because everything belonged to him. Und er ist kein Mensch, der sich ständig Sachen ausleiht, weil ihm alles bereits gehört. Et Jésus-Christ n'est pas une personne qui loue des choses n'importe comment, parce que tout appartient à lui. So also is you and me. Genau. We are never borrowers. Everything belongs to us. Amen. Und genauso trifft das auch auf uns zu, auf dich und mich. Wir sind keine Schnorrer. Wir sind keine Menschen, die sich permanent Sachen ausleihen, weil die Sachen uns bereits gehören. Et c'est la même chose avec toi et moi. Nous ne sommes pas des personnes qui louent n'importe comment en désordre, parce que tout appartient à nous à travers le Christ. Go to Genesis 13, please. 1 Mose 13. On va lire Genèse 13. Praise the Lord. Alléluia. Vers 14 et 15. 1 Mose 13, vers 14 et 15. Genèse 13, verset 14 et 15. You know, after the separation of Lot and Abraham. Amen. Amen. You read it from verse 1. Amen. You can see there was separation between Abraham and Lot. Mm-hmm. And Lot took one side. And then the other side, Abraham. Then the Lord came to Abraham. Look at what the Lord said to Abraham. Verse 14. On va lire maintenant verset 14 après la séparation d'Abraham et Lot. And the Lord said unto Abraham, after that Lot was separated from him, lift up now your eyes, and look from the place where thou art northward, and southward, and eastward, and westward. For all the land which thou seest, to thee will I give it, and to thy seed forever. Amen. Everything belongs to Abraham, said the Lord. Amen. Der Herr sagt hier, dass das ganze Land Abraham gehört. Et le Seigneur dit à Abraham que tout le pays appartient à Abraham. Praise the Lord. Yeah. You know, religion have taught us so much about borrowing things of the flesh, information concerning the Bible. If you look at the Bible, it said borrower is a servant to the lender. I don't know if you know that place. Mm-hmm. Amen. Die Religion hat uns sehr vieles beigebracht in Bezug auf das System dieser Welt und in Bezug auf die Information und auch in Bezug auf die Dinge, die in der Bibel steht, weil sie die Dinge anders interpretieren, weil es auch eine Stelle gibt, die heißt, dass die Person, die sich Geld ausleiht, ist wie ein Sklave für den Hausherrn. Mhm. So? Für den Besitzer. Et très souvent, ou bien disons, la religion nous a montré beaucoup de choses fausses sur la Bible à cause de l'interprétation. Et il y a beaucoup de gens qui croient de louer ou d'emprunter des choses, c'est mauvais, parce qu'il y a un verset biblique qui dit que si tu loues des choses, tu es comme un esclave au maître, ou bien à ce maître, et c'est ça pourquoi les gens ont toujours peur de louer ou d'emprunter de l'argent. Jesus borrowed. He was not anyone's servant. He was not a servant to anybody. Und auch Jesus hat sich Dinge ausgeliehen, aber er war nicht der Knecht von irgendjemand. Et Jésus-Christ a aussi loué beaucoup de choses des gens, mais n'était pas un esclave ni un serviteur des gens. Amen. Everything here on earth belongs to him. Denn earth is the Lord, the fullness thereof. Denn alles, was hier auf Erden ist, gehört ihm bereits. Parce que tout qui est ici sur terre appartient déjà à Jésus-Christ. Amen. You know, man is always after slave. They don't like anything slave. They don't like anything servant. Amen. Und der Mensch mag es hört überhaupt gar nicht gerne diese Worte Knecht oder Sklave. Und der Mensch mag es nicht, unter einem anderen zu stehen. Et l'homme déteste le mot comme être un esclave ou bien un serviteur. Amen. You know, if you look at them today, they are always fighting for freedom. Und wenn man sich die Menschen dieser Welt anguckt, dann sieht man, dass sie um Frieden kämpfen, zu jedem Preis. Et si par exemple on observe les gens peuvent voir qu'ils combattent toujours pour la liberté. That they should know that there is no freedom without Christ. Amen. Aber ihnen sollte klar sein, dass es keinen Frieden gibt ohne Christus. Mais ils doivent savoir que sans le Christ, il n'y a pas la liberté. In John 8, Jesus talks about freedom. In Johannes 8 spricht Jesus über Frieden. Dans Jean 8, Jésus-Christ parle de la liberté. Praise the Lord. Freiheit. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. From verse 31. Johannes 8, Vers 31. Jean 8, verset 31. Then Jesus said to those Jews which believe on him, if you continue in my word, then are you my disciples indeed. 32. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Mm-hmm. Verse 33. Vers 33. They answered him, we be Abraham's seed, and we are never in bondage to any man. How say thou, you shall be made free? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Because what man call freedom and what Christ call freedom are two different things. Und wir sehen hier, dass das, was der Mensch als Freiheit bezeichnet und das, was Christus als Freiheit bezeichnet, zwei verschiedene Dinge sind. Et on peut voir que ce que Jésus-Christ appelle la liberté puis ce que l'homme appelle la liberté sont deux choses différentes. Then Jesus answered them, verse 34. Verily, verily, verily, I say unto you, whosoever commits sin is the servant of sin. Praise the Lord. Hallelujah. And the servant abided not in the house forever, but the sons abided ever. Amen. 36. 36. If the Son therefore shall make you free, you shall be free indeed. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. It's only through Christ you are free. Amen. That's what Jesus said here. Jesus sagt hier, dass nur durch Christus seid ihr wahrhaftig frei. Seulement à travers le Christ vous êtes réellement libre. You know, Paul and Silas, they understood that very well. Paulus und Silas haben das verstanden. Et Paul et Silas l'ont vraiment compris. And that's why when they were in prison, in natural prison, they were, you know, when the prison, when there was earthquake and it was free for them to run, to leave. They refuse to leave because nothing can imprison them because they are already freed by Christ Jesus. Amen. Als sie in Gefangenschaft waren, in einem physischen Gefängnis und der Erdbeben dazu geführt hat, dass der Weg sozusagen frei war, sind sie nicht geflüchtet, weil ihnen klar war, dass sie nicht in Gefangenschaft sind, sondern dass sie frei sind durch Jesus Christus und nicht durch diese Ketten. Dans l'acte des apôtres, on peut lire comment Paul et Silas étaient aux prisons et à cause du tremblement de terre, les prisons s'est ouvert, mais Paul et Silas ont pris la décision de ne pas fuir parce qu'ils savaient qu'ils sont déjà des hommes libres. You know, this world today, they're after fake freedom. Und die Welt sehnt sich nach einem verfälschten Frieden. Mais le monde désire une liberté falsifiée. Christ's freedom is the only true freedom. Amen. Aber der Frieden von Christus ist der einzig wahre Friede. Mais la liberté du Christ est la seule vraie liberté. Amen. If you refuse to allow Christ to free you, you will be in bondage forever. Mm. Wenn du dich no matter how free you are naturally. Wenn du dich weigerst, dass Christus dich freisetzt, dann wirst du in Gefangenschaft bleiben, egal wie sehr du diese Freiheit äußerlich verkörpern möchtest oder äußerlich darstellen möchtest. Et si tu refuses que Jésus-Christ t'a franchi là, tu vas rester dans la captivité pour toujours, n'importe comment tu sembles libre selon la définition de ce monde. Praise the Lord. Amen. Please know this. Amen. It is not borrowing without Christ. Seid euch bitte bewusst, dass es keine Ausleihe gibt ohne Jesus Christus. Et vous devez savoir qu'on peut pas louer quelque chose mais emprunter l'argent sans le Christ. Amen. You know, the next morning when Peter fished out through the net, it was not Christ that said drop the net. It was he did not drop the net without the voice of Christ. Denn am Beispiel von Petrus sehen wir, dass Nachdem er nichts gefangen hat an dem Abend, dass Christus derjenige war, der ihm am nächsten Tag gesagt hat, werfe das Netz nochmal aus. Es war Christus, der ihn dazu aufgefordert hat. Er selbst hat das Netz nicht auf eigenen Willen ausgesetzt. Et dans l'histoire de Pierre, quand on peut voir que Pierre a obéi à Jésus-Christ quand Jésus-Christ l'a envoyé de pêcher encore, il n'a pas obéi sa propre voix. Donc c'est ça pourquoi on pouvait voir aussi la victoire dans la vie de Pierre. Donc tu fais pas des choses selon ta propre volonté, mais selon la volonté et la voix du Saint-Esprit. Praise the Lord. Hallelujah. You know, we hear his voice through the message today. Und wir hören seine Stimme durch seine Botschaft. Et aujourd'hui, on entend sa voix à travers le message. Amen. His message is bigger than any voice. Seine Botschaft ist größer und lauter als jede andere Stimme. Et sa voix est plus grande. Bitte? Seine Botschaft ist größer und lauter als jede andere Stimme. Ja. Et son message est plus grand que toute autre voix. Satan can manipulate any voice, but he cannot manipulate the truth. Der Satan kann jede Stimme manipulieren, aber er kann die Wahrheit niemals manipulieren. Le diable il peut manipuler toute autre voix, mais il peut jamais manipuler le message. His voice that said, "Whatever you leave for my sake, hundredfold return." Die Stimme vom Herrn, die sagt, was immer du um meinen Namen willen verlässt, wirst du hundertfältig zurückerhalten. Et sa parole nous dit que tout ce qu'on laisse pour Jésus-Christ, il nous retourne ça cent ans fois. Praise the Lord. Praise the Lord. I hope you know the place in Mark 10. Amen. Das lesen wir in Markus 10. You know, Peter said we left all. Everything. Amen. And Jesus said, you know, there's you never regret leaving anything for me, for my sake. Petrus sagte dem Herrn, Herr, wir haben alles verlassen. Und der Herr hat darauf geantwortet, du wirst niemals es bereuen, Dinge zurückgelassen zu haben, um meines Namens willen. Et Pierre a dit, Seigneur, nous avons tout quitté. Et puis Jésus-Christ a dit, tu vas jamais regretter que tu as tout quitté pour moi. I don't know about you. I've decided to leave everything for Christ. Ich weiß nicht, wie es um dich steht, aber ich habe mich dazu entschlossen, alles für Christus Jesus zurückzulassen. Je ne connais pas ta décision, mais moi j'ai pris la décision de tout quitter pour Jésus-Christ. And that's why we are able to be here today. Und deswegen sind wir auch in der Lage, heute hier zu sein. Et c'est ça pourquoi nous sommes capables d'être ici aujourd'hui. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Again, please notice, it is not borrowing without Christ. Seid euch bitte bewusst, es gibt keine Ausleihe ohne Christus. Ce n'est pas qu'on loue ou on emprunte de l'argent sans Jésus-Christ. Amen. You know, you prove all things. Du prüfst alles. Tu dois tout examiner. Amen. Being there for individual is different from being there for the ministry. Für Individuen, für andere individuelle Menschen da zu sein, ist anders als für die Gemeinde, für Christus da zu sein. Et puis être là pour une personne, c'est différent comme être là pour l'Église. Amen. Amen. Individual, you prove it if that person is after Christ. Bei individuellen Menschen prüfst du zunächst, ob die Person überhaupt Christus hinterher ist, ob sie hungrig ist nach Christus. Et quand il s'agit seulement d'une seule personne, tu dois vraiment examiner si cette personne suit vraiment Jésus-Christ 100%. Amen. The ministry you prove if the message is Christ. Und in einer Gemeinde prüfst du, ob die Botschaft, die die Gemeinde predigt, wahrhaftig Christus ist. Et dans l'église tu examines quand tu juges si le message s'agit 100% de Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. What you are being fed with, is it really Christ? That's how you prove. Das, womit du geistlich genährt wirst, ist das der wahrhaftige Christus und anhand dessen prüfst du. La chose avec laquelle on te nourrit à l'église, est-ce que c'est vraiment Jésus-Christ? C'est ça ce que tu dois examiner. Praise the Lord. Hallelujah. You know, our prayer should be, Lord, help us to believe you. Because if we believe you, we will leave everything for you. Amen. Und unser Gebet sollte sein, Herr, hilf uns, dir zu glauben. Denn wenn wir dir wirklich glauben, dann werden wir in der Lage sein, alles für dich zurückzulassen. Et notre prière doit être, Seigneur, aide-nous à te croire, parce que si on croit Jésus-Christ, on va être capable à tout quitter pour lui. Praise the Lord. Hallelujah. Remember in Mark 10, somebody couldn't believe Jesus. Erinnert euch an Markus 10, Mark 10, dass... let's go there, please. Das lesen wir jetzt. Here several times, but let us go there. Lesen Markus 10 und schauen uns eine Person an, die nicht in der Lage war, Christus zu glauben. Praise the Lord. Hallelujah. On va lire maintenant Marc 10 pour voir une personne qui n'a pas été capable à croire Jésus-Christ. Please don't be like this person. Bitte sei nicht wie diese Person. S'il te plaît, ne sois pas comme cette personne. Mark 10, 17 to 31. Markus 10, Vers 17. Marc 10, verset 17 à 31. Amen. Amen. Please don't be like this person. Bitte sei nicht wie diese Person. S'il te plaît, ne sois pas comme cette personne. Are you there, please? Look at it. And when he was gone forth into the way, there came one running and kneeling to him and asking, good master, what shall I do that I may inherit eternal life? Just like you and me today in this church. Amen. Amen. Und er fragt, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Genauso wie wir hier in der Gemeinde. Et cet homme demande, bon maître, que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Et c'est la même question qu'on demande aujourd'hui. Yeah, it was as if this man was really hungry of Christ. Und es scheint so, als ob dieser Mann hungrig nach Christus ist. Ici, ça semble comme s'il était vraiment, il avait vraiment faim de Jésus-Christ. You know, to be here on Sunday, is people can even see it as normal. But to be here on Wednesday, mm-hmm. you know, it can only be the radicals. Amen. Mm-hmm. You know, but do we really believe? Mm-hmm. Just like this man, kneeling down before Jesus, mm-hmm. as if he really believed, he was hungry of him. In der Gemeinde an einem Sonntag zu sitzen, kann für andere vielleicht als normal erscheinen, weil man denkt, dass es üblich ist, in der Gemeinde sonntags zu sitzen. Aber in der Gemeinde an einem Mittwoch zu sein, mitten in der Woche, das zeigt wirklich, dass nur die Radikalen in der Lage sind, auch diese Zeit für den Herrn zu opfern. Aber es geht darum, sich wirklich zu fragen, ob man tatsächlich glaubt, ob man wahrhaftig glaubt oder ob es nur den Anschein macht, so wie dieser reiche Jüngling, der selbst auf die Knie gefallen ist, als ob er tatsächlich glaubt. Papa, will help us to read verse 18. Et d'aller à l'église okay. Au dimanche, c'est ou bien le dimanche, c'est vraiment, c'est pas difficile parce que pour tout le monde, c'est vraiment facile d'aller à l'église le dimanche, mais d'aller à l'église au milieu de la semaine comme le mercredi, c'est vraiment seulement pour des radicaux. Mais la question est-ce que tu crois vraiment à Jésus-Christ? Est-ce que ton corps est vraiment soumis à Jésus-Christ? Parce qu'ici, dans verset 17, on peut voir comment l'homme, il s'est mis ici au genou. Et ça semblait comme s'il croit vraiment Jésus-Christ, mais à la fin, on pouvait voir que ce n'était pas comme ça. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Can you help us, Papa? Mark 10, 18. 18. And Jesus said unto him, Why call thou me good? There is none good but one that is God. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Amen. You can see this man called Jesus, good master. Dieser Mann nannte Jesus guter Meister. Et cet homme, il a appelé Jésus-Christ bon maître. Amen. It was as if he was really hungry of him. Und er gibt den Anschein, als ob er wirklich hungrig nach ihm wäre. Et ça semblait comme s'il a vraiment faim de Jésus-Christ. Amen. And in verse 17, he said he was even running. You see there. Und in Vers 17 lesen wir auch, dass er zu ihm herlief. Er lief wahrhaftig. Et verset 17 nous dit qu'un homme a couru, donc il courait pour voir Jésus-Christ. You know, we can even say, we might even say, look at it as if that is those that are running that are very serious. Und man könnte vielleicht den Eindruck erwecken oder den Eindruck haben, dass die Leute, die wirklich zum Herrn herlaufen und zu ihm zulaufen, dass sie die wahren Menschen sind, die es ernst meinen mit Christus. Et puis pour l'homme, ça semble toujours que les gens qui courent à Jésus-Christ, que ce sont des gens qui prennent Jésus-Christ vraiment sérieux. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. You know, this man was full of religion. Dieser Mann war voll von Religion. Mais cet homme était vraiment rempli de la religion. He was full of himself. Er war voll von sich selbst. Il était rempli de son, de lui-même. Amen. In verse 19, Jesus said, "Thou knowest the commandment: Do not commit adultery. Do not kill. Do not steal. 19. Do not bear false witness. Defraud not. Honor your father and your mother." And he answered and said unto him, "Master, all this have I observed from my youth." Can you see that obeying all the commandments can never save you? Mm-hmm. Und wir sehen auch hier, dass die Tatsache, dass du dich an die Gesetze von Mose hältst, dass dich das nicht retten wird. Ici, on lit verset 19 et 20, on peut voir que même si tu obéis tous les commandements, que c'est jamais, ça suffit jamais. He even honored his father and his mother, but Jesus did not see it as salvation. Er hat sogar von sich behauptet, dass er seine Mutter und seinen Vater ehrt, genauso wie es in den Geboten steht. Aber Jesus erachtet das nicht als die Errettung. Et cet homme a dit qu'il a honoré ses parents, mais pour Jésus-Christ, ce n'est pas le salut. Verse 21, then Jesus, beholding him, loved him, and said unto him, "One thing thou lackest. Go your way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor. And thou shalt have treasure in heaven. And come, take up your cross and follow me." Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. are we getting it, please? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Please don't allow us to be like this man. Bitte lasst nicht zu, dass irgendeiner von euch sich so wie dieser Mann benimmt. Ne permettez pas que quelqu'un entre vous se comporte comme cet homme riche. Which money can take you away from Christ? Welches Geld kann dich von Christus trennen? Quel argent peut te séparer de Jésus-Christ? Which amount of money can take you away from him? Welche Summe kann dich wirklich von ihm trennen? Et quel montant peut te séparer de Jésus-Christ? How much can make you run away from Christ? Wie viel an Geld wird in der Lage sein, dich von Christus trennen zu können oder davon dich dazu bringen, dass du von Christus wegläufst? Et quel montant peut te causer à fuir même Jésus-Christ? Praise the Lord. We thank the Lord that one of our brothers, our sisters, have also already promised 20,000 to give to the house. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And we also already also have some amount already, some thousands. Amen. Mm-hmm. But we still need more because things are expensive in Lagos. Amen. Mm-hmm. Please let the Lord direct you. Amen. Mm-hmm. And please don't be like this man. In verse 22, we'll go there, please. Mm-hmm. Und wir danken dem Herrn, dass es bereits einige Geschwister gibt, die sich dazu bereit erklärt haben, für das Haus in Lagos zu geben und bereits schon einige Summen gesammelt worden sind. Aber wir brauchen dennoch weitere Menschen, die bereit sind, sich von Christus leiten zu lassen, um dazu zu geben, weil Dinge sehr teuer sind in Lagos. Und lasst euch bitte vom Herrn leiten und benimmt euch nicht wie dieser reiche Jüngling, der von einer gewissen Summe oder von dem Reichtum, den er hatte, von Christus losgerissen wurde. Et nous, oui, je remercie les gens qui sont déjà là pour la maison à Lagos. Il y a déjà des frères et sœurs entre nous qui ont déjà promis à donner un certain montant, mais je vous demande aussi d'être là pour Jésus-Christ parce que les choses au Nigeria sont vraiment chères. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Don't allow us to be like those people that ran away from Jesus in John 6. But Jesus said to them, "You will eat my flesh and drink my blood." Amen. Amen. The Bible said a lot of the followers left him. Lasst nicht zu, dass einer von uns sich so verhält wie die Menschen aus Johannes 6, die erschrocken darüber waren, dass Jesus gesagt hat, ihr werdet mein Blut trinken und mein Fleisch essen. Denn das Wort sagt, dass viele seiner Anhänger ihn daraufhin verlassen haben. Et on ne doit pas permettre qu'on soit comme lui, les disciples de Jésus-Christ dans Jean 6 qui étaient étonnés quand Jésus-Christ a dit « Vous devez manger ma chair et boire mon sang » parce qu'après là, après cette parole, il y avait beaucoup de disciples de Jésus-Christ qui ne marchaient plus avec lui. Look at this man in verse 22. And he was sad at that saying. Mark 10, verse 22. What Jesus said to him. Amen. And went away grieved. for he had great possessions. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Und wir sehen in Vers 22, dass dieser Mann traurig über die Worte von Christus war, denn er hatte viele Güter. Et quand Jésus-Christ a dit dans verset 21 que cet homme doit tout vendre et puis donner ses biens aux pauvres, on peut voir comment il était triste et puis et parce qu'il avait beaucoup de biens. Verse 23, please. Verse 23. And Jesus looked round about and said unto his disciples, how hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God? Praise the Lord. Hallelujah. And the disciples were astonished at these words. But Jesus answered again and said unto them, children, how hard it is for them that trust in riches to enter into the kingdom of God. Praise the Lord. Hallelujah. Those that depend on money are not Christ. Und hier geht es um die Menschen, their money, die sich von ihrem Geld abhängig machen und nicht von Christus. Et dans verset 24, il s'agit des gens qui dépendent à leur richesse et pas au Christ. What they call their money. Das, was sie ihr Geld nennen. Ce qu'ils appellent leur argent. What they call their sweat. Das, was sie ihr hart verdientes Geld nennen. Et ce qu'ils appellent leur sueur. Sueur, genau. Sueur. What they call their labor. Das, was sie Arbeit. Ja, ihre Arbeit nennen. Et ce qu'ils appellent leurs œuvres. What they call their reward. Das, was sie ihre Belohnung nennen. Ou bien leur récompense. They call it their savior. Und das, was sie auch ihren Retter nennen. Et c'est ça ce qu'ils appellent aussi leur sauveur. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Then Jesus said in verse 25, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God. Praise the Lord. Hallelujah. It means it is impossible. If you trust on yourself, if it is all about you. Und in Vers 25 lesen wir, dass es unmöglich ist, in das Reich Gottes hineinzugehen, wenn es sich nur um dich und um dein Geld geht. Verset 25 nous montre que c'est impossible pour toi d'entrer au royaume de Dieu s'il s'agit seulement de toi-même et de ton argent. Verse 26. And they were astonished out of measure, saying among themselves, who dare can be saved? Praise the Lord! Who dare can be saved? Because they know that everybody, they all love money. Sie fragen, wer kann dann überhaupt errettet werden, weil sie genau wissen, dass es jedem Menschen nur um Geld geht hier auf der Welt. Et verset 26, le disciple demande, et qui peut être sauvé? Puis il demande cette question parce qu'ils savent que chaque personne, chaque humain aime l'argent. And Jesus, looking upon them, said, 27, with me it is impossible, but with God. For with God all things are possible. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Except with me alone, it can be possible. I left everything and I came here. And somebody who knows with me can leave everything and be of me. Und Jesus sagt, dass nur mit ihm ist es möglich. Und er hat alles verlassen und ist hier. Und nur mit mir wirst du in der Lage sein, ebenfalls alles zu verlassen, Amen, um alles zu erreichen. Et Jésus-Christ nous dit que tout est, disons que c'est impossible pour l'homme, avec moi tout est possible, parce que même moi j'ai quitté le royaume des cieux, puis je suis devenu l'homme pour que vous, si vous pouvez faire la même chose que moi, j'avais comme moi. He's not telling us to do what he did not do. Und er fordert von uns nicht irgendwas zu tun, was er nicht schon bereits getan hat. Et Jésus-Christ nous envoie pas de faire des choses que lui-même il n'a pas fait. You know, this young rich ruler, you know, this young man, he did, you know, Jesus was not telling him to do what Jesus did not do. Und auch diesem reichen Mann, diesem reichen Jüngling, hat Jesus ihm nichts gesagt, was er nicht auch schon bereits getan hat. Et même dans le cas de l'homme riche, Jésus-Christ n'a pas envoyé cet homme riche de faire quelque chose que Jésus-Christ n'a pas fait. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 28, then Peter began to say unto him, lo, we have left all and followed thee. And Jesus answered and said, verily I say unto you, There is no man that have left house, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands for my sake and the gospel. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. But he shall receive 100-fold now in this time, houses, and brethren, and sisters, and mothers, and children, and lands with persecutions, and in the world to come, eternal life. That's a relationship with Christ. Amen. Amen. Verse 31. But many that are first shall be last, and last first. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, naturally, myself and my husband, we don't even need the house in Lagos. We have already house in Benin. Amen. And it's enough for us. But this very one is coming from the Lord. Amen. Amen. And I've been trying to just let it go. But I've decided to obey him. Please, any of you, pray over it and let the Lord direct you. Praise the Lord. Hallelujah. Und natürlich gesehen haben mein Mann und ich es überhaupt gar nicht nötig, dieses Haus in Lagos zu erbauen, weil wir bereits ein Haus besitzen, und zwar in Benin. Aber dieses Mal höre ich stark, dass es vom Herrn kommt und dass es der Wille vom Herrn ist, dass dieses Haus in Lagos entsteht für die Gemeinde. Und deswegen bitte ich euch, dass jeder einzelne von euch sich dafür beten soll und sich vom Herrn leiten soll, inwieweit er da unterstützen kann. Naturellement, moi et mon mari, nous n'avons pas besoin de cette maison à Lagos, mais le Saint-Esprit m'a mis cette idée vraiment dans mon cœur, et c'est ça pourquoi je vous demande de prier pour cette chose, puis de vous guider de vous laisser guider par le Saint-Esprit. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Christ never loved to see people going to hell. Christus liebt es nicht, Menschen in der Hölle zu sehen oder zu sehen, wie Menschen sich in Richtung Hölle begeben. Jésus-Christ ne se réjouit pas quand il voit les gens partir en enfer. Or even die young. Oder wenn sie sehr jung sterben. Ou bien quand les gens meurent jeunes. Amen. He wants us to live long here on earth. Er möchte, dass wir hier auf Erden ein langes Leben führen. Il veut que on a une vie longue ici sur terre. Amen. Amen. We are the only one representing him. Denn wir sind die einzigen, die Christus hier auf Erden repräsentieren. Parce que nous sommes, oui, les seuls gens qui représentent Jésus-Christ ici sur terre. No, our God children, the true God children are the only one representing Christ. Die wahrhaftigen Kinder Gottes sind die einzigen, die wahrhaftig Christus hier auf Erden repräsentieren. Et les vrais enfants de Dieu sont les seuls gens qui représentent Jésus-Christ ici sur terre. John 17, please. Wir lesen Johannes 17. Jean 17. Praise the Lord. Amen. Verse 15. Johannes 17, Vers 15. Jean 17, verset 15. He said, I pray not that thou shouldest take them out of the world, but that thou shouldest keep them from the evil. He is not saying we should die, but to live here. Are you getting it? He wants us to live long. Und hier sagt Jesus, dass wir ein langes Leben hier auf dieser Erde führen sollen. Et ici dans verset 15, Jésus-Christ prie pour nous pour qu'on mène une vie longue ici sur terre. In Luke 19. Let's go to Luke 19, please. Lesen Lukas 19. On va lire Luc 19. Praise the Lord. Amen. He wants us to listen to him. Und er möchte, dass wir auf ihn hören. Et puis Jésus-Christ veut qu'on obéisse. He wants us to hear his voice and obey his voice. Er möchte, dass wir seine Stimme hören und seiner Stimme gehorchen. Il veut qu'on obéisse à sa voix puis qu'on attende aussi sa voix. Praise the Lord. Amen. Verse 41 to 44. Lukas 19, Vers 41 bis 44. Luc 19, verset 41 à 44. And when he was come near, he beheld the city and wept over it, saying, if thou hadst known, You see it here. He said he beheld, he saw the city and wept. It's not about the beauty. It's about the people. Mm. Und hier lesen wir, dass der Herr über diese Stadt weinte, über diese Stadt gesprochen hat. Mm. Ici, on peut voir comment Jésus-Christ pleurait quand il parlait de Jérusalem. Are you getting something here? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. How he tried to protect us, mm-hmm. to save us, mm-hmm. to stop Satan stealing from us in one way or the other. Mm-hmm. But we allow him. Mm-hmm. Und wir sehen auch, das zeigt uns halt auch, wie der Herr uns ständig davor bewahrt, vor irgendwelchen Gefahren und uns beschützen möchte. Aber es liegt an uns, ob wir ihm wirklich glauben und ihm gehorchen oder nicht. Mm. Et ce n'est pas la volonté de Jésus-Christ que le diable continue à voler de nous et de nous détruire. Mais le problème est que c'est, oui, c'est nous, on doit prendre la décision d'obéir à Jésus-Christ ou pas. You know how he always tried, you know, tried to prevent us from going to hell with Satan. That we will listen to him. Und das zeigt uns auch, wie sehr er versucht und versucht uns davon abzuhalten, dass wir diesen Weg der Hölle gehen und dass wir stattdessen in seinem Weg bleiben. Aber es liegt an uns, werden wir ihm wirklich vertrauen und werden wir ihm glauben? Et ce passage nous montre aussi comment, oui, Jésus-Christ, il veut préventir qu'on part en enfer avec le diable et ses démons. Mais la question est, est-ce que nous sommes prêts à obéir à sa voix? If you remember Mark 10, we just read, the rich young man, amen, that went away sad. You know, Jesus trying to prevent him from going to the other direction. Amen. Mm-hmm. But did he allow him? Just like you and me today. Mm-hmm. Amen. Und in der Geschichte von Markus 10 mit dem reichen Jüngling, was wir gelesen haben, hat der Herr ebenfalls versucht, ihm davon abzuhalten, dass er sich in diesen Weg der Hölle begibt. Und wir sehen, dass der reiche Jüngling nicht in der Lage war, dem Herrn zu vertrauen und ihm zu glauben. Und es liegt auch an dir und du solltest dich fragen, wirst du in der Lage sein, ihm zu glauben oder nicht? Et dans Marc 10, on peut aussi voir comment Jésus-Christ voulait prévenir l'homme riche d'aller à la mauvaise direction. Mais le problème était que cet homme riche, il ne pouvait pas faire confiance à Dieu. C'est ça pourquoi il a choisi le mauvais chemin. Praise the Lord. Amen. If you look at here, he wept for man. Amen. He wept for you and me. How we have been ignoring him. Und wir sehen hier in Vers 41, dass der Herr weinte über diese Stadt, über diese Menschen. Und er weint auch darüber, wenn wir ihn nicht glauben, wenn wir ihm nicht vertrauen, wenn wir einen anderen Weg gehen, als das, was er für uns eigentlich im Sinn hatte. Et c'est la même chose comment si Jésus-Christ pleure quand il voit que on continue à ignorer la voix du Saint-Esprit et puis qu'on rate même ses projets et ses plans qu'il avait pour nous. Praise the Lord. Amen. Because of time, let's go to Matthew 23, please. Amen. Amen. Go to Matthew 23. Wir lesen Matthäus 23. On va lire Matthieu 23. Verse 37. Matthäus 23, Vers 37. Matthieu 23, verset 37. He said, O Jerusalem, Jerusalem, thou that killest the prophets and stone them, which are sent unto thee. How oft would I have gathered your children together, even as a hen gathereth her chickens under her wings, and you would not. Praise the Lord. Hallelujah. He's talking about you and me, mm-hmm. the world, the people. Und er spricht hier über die Menschen, er spricht hier über dich und mich. Ici, on peut voir que dans verset 37 que Jésus-Christ parle de toi et moi. How he tried to save us. He has been trying, knocking and knocking, but we will allow him. Wie oft er versucht hat, uns zu retten, und er klopft ständig an und versucht, aber werden wir es zulassen, dass er uns wirklich rettet? Et Jésus-Christ, il a vraiment Oui, il a fait tout, il a frappé à nos portes, mais la question est-ce que nous sommes prêtes à obéir à sa voix? Amen. Amen. You know Jeremiah, the weeping prophet, even Paul, they all wept. Amen. Amen. They all wept, just as we weep when we preach to our loved ones and they refuse to listen. Amen. We weep in one way or the other. Und das sehen wir auch am Leben von Jeremia und auch Paulus. Auch sie haben geweint, weil die Menschen sich gegen Christus entschieden haben und Entscheidungen getroffen haben, die gegen den Herrn waren. Und genauso trauern wir und weinen auch wir, wenn wir Menschen aus dieser Welt sehen oder Familienmitglieder sehen, die sich gegen den Weg von Christus entscheiden. Ici, par exemple, on lit aussi verset 37, on peut voir comment Jésus-Christ a été triste parce que les gens prennent des décisions contre la volonté de Dieu. C'est la même façon comment nous sommes tristes quand on voit que les gens, les membres de nos familles, ne choisissent pas Jésus-Christ. Praise the Lord. Look at what Paul said in Romans 10. Vous lisez en Romains 10. On va lire Romains 10. 1 to 3. Vers 1 plus 3. Verset 1 à 3. He said, brethren, my heart desire and prayer to God for Israel is that they might be saved, just like you and me. That our heart desire, our prayer for our loved ones, the family, the natural family, is that they are saved. Und genauso ist auch unser Wunsch unseres Herzens, dass unsere Familienmitglieder, die Menschen dieser Welt, dass sie ebenfalls gerettet werden. Et dans verset 1, on peut voir que Paul a prié, toujours prié pour le peuple d'Israël, pour qu'il soit aussi sauvé. C'est la même façon comment notre vœu de nos cœurs soit aussi que les membres de nos familles soient sauvés. Praise the Lord. Alléluia. In verse 2, it says, for I bear them record that they have a zeal of God, but not according to knowledge. For they being ignorant of God's righteousness, and going about to establish their own righteousness, have not established themselves unto the righteousness of God. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Our heart desire for them, you know, it's a form of weeping. That really we want them to be saved. How oft we keep on preaching to them that they come to Christ. Unser Herzenswunsch für die Menschen dieser Welt und unsere weltlichen Familienmitglieder ist auch eine Art weinen und flehen, dass diese Menschen ebenfalls errettet werden und zu Christus kommen. Et le vœu de notre cœur est aussi une façon comment on pleure parce que pour que les gens qu'on aime soient aussi sauvés à la fin. Amen. Amen. You know, for you and me, please, your choosing Christ is not because of him, but because of you. Und die Tatsache, dass du dich für Christus entschieden hast, ist für dich und nicht für ihn. Et le fait que tu as choisi Jésus-Christ, c'est pas pour Jésus-Christ, mais c'est pour toi-même. Who is Satan going to steal, kill and destroy? You are not Christ. Denn du bist derjenige. Don't tempt him, please. Denn du bist die Person, von dem der Teufel stehlen, töten und zerstören wird. Es ist nicht Christus und deswegen brauchst du Christus und Christus braucht nicht dich. Qui est la personne que le diable veut détruire? C'est pas Jésus-Christ, c'est toi. Amen. Amen. Wir lesen Johannes 10. On va lire maintenant Jean 10, verset 10. You have the right to take whatever decision you want to take. Amen. Amen. Praise the Lord. Du hast das Recht, die Entscheidung zu treffen, die du auch immer treffen möchtest. Et tu as le droit de prendre, oui, aucune décision que tu veux prendre. Better take this decision that Christ will want you to take. Und du solltest lieber diese Entscheidung treffen, die Christus möchte, die du treffen sollst. Mais c'est mieux de prendre la décision que Jésus-Christ veut que tu prennes. The thief is everywhere. Denn der Dieb ist überall. Parce que le voleur est partout. Verse 10, please. Johannes 10, Vers 10. Praise the Lord. Jean 10, verset 10. The thief is everywhere. Der Dieb ist überall. Le voleur est partout. Be warned. Sei gewarnt. Amen. Fais attention. You better take your eyes away from yourself. Nimm deine Augen and weg. Allow it to be Christ alone. The days are just too short. Nimm deine Augen weg von deinem Selbst und lass zu, dass es bei dir, dass es dir nur um Christus allein geht, denn die Tage sind kurz. Et tu dois vraiment permettre que tu enlèves tes yeux de ton soi parce que les jours sont mauvais et puis trop courts. Any decision you choose to take, let it be Christ. Jede Entscheidung, die du triffst, sollte Christus allein sein. Aucune décision que tu prends, ça doit être seulement Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. In John 10:10, it said, the thief cometh not, but to steal, and to kill, and to destroy. I have come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Mm-hmm. The thief is servicing everywhere. He said, you know, he have his own job, he have his own ministry. Don't allow him to separate you from Christ, the children of Christ Jesus, the family, his own family. Der Dieb ist überall und der Dieb schaut und hat seine eigene Mission und hat seinen eigenen Dienst, weswegen er überhaupt stehlen, töten und zerstören möchte. Und lass nicht zu, dass er in der Lage ist, von dir zu stehlen, zu töten und zu zerstören. Und lass nicht zu, dass er dich trennt vom Christus, von Kindern Gottes, von deiner wahrhaftigen Familie. Et tu dois savoir que le diable a ses propres œuvres et puis il veut te séparer pas seulement de Jésus-Christ mais aussi des enfants de Dieu. C'est ça pourquoi tu dois jamais permettre que le diable te détruise. Don't allow anything flesh to take you away from Christ. Lass nicht zu, dass irgendein etwas Fleischliches dich von Christus trennt. Et ne permet pas que quelque chose charnel te sépare de Jésus-Christ. Any lies of Satan to take you away from Christ. Dass irgendeine Lüge von Christus. Doesn't want it. Dass irgendeine Lüge von Christus dich dazu bringt, dass du dich von Christus trennst. Et ne permet Lass es nicht zu. Et ne permet pas que aucun mensonge te sépare de Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Christ is already in heaven. Christus ist bereits im Himmelreich. Le Christ est déjà aux cieux. He loves you so much and he came to pay the price so that you will be with him. Er liebt dich so sehr und ist hier auf die Erde gekommen, damit du in der Lage sein kannst, mit ihm im Himmel zu leben. Et Jésus-Christ t'aime tellement beaucoup qu'il est venu pour payer le prix pour que tu sois aussi avec lui aux cieux. Acts 1:11, please. Lesen Apostelgeschichte 1, Vers 11. On va lire Actes des Apôtres 1, verset 11. Amen. He said, which also said, you men of Galilee, why stand you gazing up unto heaven? This same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven. He is already in heaven. Er ist bereits im Himmel. Il est déjà aux cieux. You see that. Das lesen wir hier. On peut le lire ici. Praise the Lord. Amen. Amen. He loves you so much. Er liebt dich so sehr. Jésus-Christ t'aime beaucoup. He came to pay the price so that you live with him. Und er kam und hat den Preis völlig bezahlt, so dass du mit ihm im Himmel leben kannst. Il a payé le prix pour toi pour que tu vis aussi avec lui aux cieux. But will you allow him to save you? Aber wirst du zulassen, dass er dich rettet? Mais tu vas permettre qu'il te sauve. Will you allow him to continue to save you? Wirst du ihm zulassen, dass er dich weiterhin rettet? Est-ce que tu vas permettre qu'il continue à te sauver? Or just a little correction will take you away from Christ Jesus. Oder wird bereits eine kleine Belehrung dazu führen, dass du dich von Christus trennst? Ou bien tu vas permettre qu'une petite correction te sépare de Jésus-Christ? Praise the Lord. Amen. In Galatians 1:4. Wir lesen Galater 1, Vers 4. On va lire Galates 1, Verset 4. Praise the Lord. Alléluia. Galatians 1, 4. Amen. Amen. He said, who gave himself for our sins? That he might deliver us from the present evil world, according to the will of God and our Father. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. He came to deliver us and not himself. Er kam, um uns zu befreien und nicht um sich selbst zu befreien. Il est venu pour, oui, pour nous arracher du présent siècle mauvais et pas de lui arracher lui-même. He is not in bondage of Satan. Denn er ist nicht in der Gefangenschaft von Satan. Parce qu'il n'est pas dans la captivité du diable. Amen. You are the one that will go to hell. Not Christ. He is already in heaven. Denn du bist derjenige, der in der Hölle sein wird, nicht Christus, denn er ist bereits im Himmel. Parce que c'est toi la personne qui sera en enfer et pas lui, parce que lui est déjà aux cieux avec lui. Better choosing. Deswegen solltest du dich für ihn entscheiden. C'est ça pourquoi tu dois choisir Jésus Christ. Praise the Lord. Alleluia. The finished work of Christ. Amen. Believe the finished work of Christ. Glaube an das vollendete Werk von Christus. Crois à l'œuvre accomplie de Jésus Christ. Believing it is the solution to all problems. Denn daran zu glauben ist die Lösung aller Probleme. Amen. Parce que de croire à l'œuvre accomplie de Jésus Christ, c'est ça la seule solution. If somebody provoke you, how you have been provoking Jesus is more than whatever somebody is doing to you. That will solve the problem of your anger or whatever you have in your heart. Wenn du dich provoziert fühlst, dann erinnere dich daran, dass die Art und Weise, wie du Christus provoziert hast, nicht mal ansatzweise zu vergleichen ist mit der Provokation dieser Person dir gegenüber. Und das allein, diese Tatsache allein, wird das Problem deiner Wut gegenüber dieser Person lösen, weil du dich an das vollkommene Werk von Christus erinnerst. Et si, par exemple, tu as des difficultés à pardonner ton frère ou bien ta sœur, tu dois toujours penser au fait que toi-même, tu as péché contre Jésus-Christ et puis tu as provoqué Jésus-Christ, mais malgré tout, il est toujours capable à te pardonner. The finished work of Christ, believing it is the solution to all problems. An das fertige Werk von Christus zu glauben, ist die Lösung aller Probleme. De croire à l'œuvre accomplie de Jésus-Christ, c'est la seule solution au tout problème. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. You are offended because of any cause, because of one correction or the other. It is for your own good. It is for your salvation, not for destruction, once it comes to Christ. Amen. Christ will always correct you. So if you are not ready for correction, you better leave Christ alone. Und wenn du Anstoß nimmst, wegen jeder kleinen Belehrung oder wegen jeder Korrektur, die dir gegenüber ausgesprochen wird, dann solltest du dich daran erinnern, dass es zu deinem Besten ist. Denn Christus wird niemals aufhören, dich zu belehren und dich zu korrigieren. Et quand tu as des problèmes avec tes corrections, quand tu te corriges par exemple, là, tu dois laisser Jésus-Christ parce que tu vas toujours être corrigé. Et puis la correction est toujours pour ton bien et pas pour qu'on te détruise. I love when Christ corrects me. Ich liebe es, wenn Christus mich belehrt. Et moi, j'aime quand le Christ me corrige. And we should love it. Und wir sollten es alle lieben. On doit le croire, l'aimer nous tous. You know, we don't believe it's Christ correcting us when we are correcting one another. And that's why we are always offended. We separate people from Christ and it's very, very wrong of you. Wir glauben oftmals nicht, dass diese Belehrung von Christus kommt, wenn wir von Geschwistern belehrt werden. Und das deswegen nehmen wir auch Anstoß, weil wir die Menschen sehen und nicht Christus und daraufhin unsere Geschwister mit Christus trennen. Et la raison pour laquelle nous sommes provoqués, c'est parce qu'on ne croit pas que c'est le Christ qui nous corrige à travers nos frères et sœurs. C'est ça pourquoi nous sommes offensés. You know, if you believe Christ is called the one correct you, no matter how he corrects you, you love it. Wenn du glauben würdest, dass es wahrhaftig ist. You could not question the correction. Is somebody getting it? Wenn du glauben würdest, dass es wahrhaftig Christus ist, der dich gerade in diesem Moment belehrt, dann würdest du niemals diese Belehrung in Frage stellen oder Anstoß dagegen haben. Du wirst diese Belehrung lieben und annehmen. Mais si tu es vraiment conscient de ce fait que c'est le Christ qui te corrige à travers Jésus-Christ, là, ça va être plus facile pour toi d'accepter la correction. Don't take decisions that will destroy you. Triff keine Entscheidung, die dich am Ende zerstören wird. Mais ne prends pas une décision qui va te détruire à la fin. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Again, the finished work of Christ. Believing it is the solution to all problems and not to some problem, but all. An das fertige Werk von Christus zu glauben, ist nicht die Lösung zu einigen Problemen, sondern es ist die Lösung zu allen Problemen. Et de croire à l'œuvre accomplie de Jésus-Christ est pas seulement la solution, seulement la solution à un de tes problèmes, mais à tous tes problèmes. Amen. Amen. Before you take any decision, let me repeat this again. Remember Christ. Und ich wiederhole es nochmal, bevor du irgendeine Entscheidung triffst, erinnere dich an Christus. Et je me répète encore, avant de prendre une décision, rappelle-toi à Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. There is no problem Jesus have not solved, including healing. Es gibt kein Problem, was Christus nicht gelöst hat. Und das beinhaltet auch die Heilung. Il n'y a pas un problème que Jésus-Christ n'a pas résolu et même la guérison Jésus-Christ a déjà résolu. Praise the Lord. Yeah. Amen. Amen. Let's go to Proverbs 22, verse 17. Wir lesen Sprüche 22, Vers 17. On va lire Proverbe 22, verset 17. Proverbe 22, verse 17. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Praise the Lord. Hallelujah. Who will help us to reach it? Felix, can you help us to reach it? Neige dein Ohr und höre auf die Worte der Weisen, und dein Herz achte auf meine Erkenntnis. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He said, bow down your ears and hear the words of the wise and apply your heart unto my knowledge. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.